was wollen nun wir? Was lernen wir aus dem, was wir bei den anderen Ländern sehen? Was wollen wir positiv schaffen? Und wir sehen, wie sehen wir die Organisation? Über allem steht das Wort des Führers und damit auch seine Aufgabe, die er uns gab. Wie erhalten wir dem Volk die Nerven in der Erkenntnis, dass man nur mit einem nervenstarken Volk Politik treiben kann? Der Führer führte das noch weiter aus in der Erkenntnis, dass gerade die Nerven eines Volkes das Fundament jeglicher Politik sind. Und so müssen wir alles unter dieses Wort stellen. Alles. Wir können den 8-Stunden-Tag nicht mehr zurückschrauben und wollen es auch nicht. Sondern im Gegenteil, ich habe gesagt, dass auf manchen Industriezweigen vielleicht das Arbeitstempo erhöht werden muss und dann damit naturnotwendig auch die Arbeitszeit verkürzt werden muss. Was nimmt denn dem Volke die Nerven, die Müdigkeit des Menschen? Was erzeugt diese Müdigkeit? Die Energie und der Energieverbrauch und der Kraftverbrauch des Alltags, gepaart mit dem Lärm der Fabrik, der Maschinen, mit dem Dröhnen des Hammers und des Webstuhls, mit all diesen auf den Menschen einstürmenden Funktionen des Alltags. Müdigkeit ist ein Begriff der Leere, der Kälte. Der Alltag verbraucht Kraft, verbraucht Nerven. Wenn ich nun meinen Alltag selber ordnen kann, wenn ich mal pausieren kann, dafür wieder mehr tun kann, wenn ich jetzt das und dann das tun kann, wenn ich mal eine andere Aufgabe nehmen darf, so natürlich spanne ich mich damit schon immer selber aus. Das heißt, ich ersetze die Nervensubstanzen zu Kraft. Kann ich das aber nicht, bin ich gezwungen, 8 Stunden ein und dasselbe zu tun, jeden Handgriff immer denselben, so kann ich, habe ich natürlich gar keine Zeit, diese Leere auszufüllen. Ich kann den Substanzverbrauch nicht ausfüllen. Müdigkeit erzeugt Leere, erzeugt Kälte. Deshalb ist nicht die Ausspannung darin begriffen, dass ich nun den Menschen auf ein Ruhebett packe und nun den Himmel starren lasse. Nein, nein, damit kann ich diese Leere nicht, sondern ich muss diesen müden Menschen neue Nahrung geben. Darauf kommt es an. Neue Nahrung, das allein wird die Ausspannung geben. Was wollen wir nun nicht? Was verneinen wir? Was lernen wir aus dem, was vorhanden war in Deutschland und was in den anderen Ländern vorhanden ist? Wir wollen dem schaffenden Menschen seine Freizeit nicht durch Gewerkschaft und Parteibürokratie rauben. Das wollen wir nicht. Das lehnen wir ab. Wir sind auch nicht der Meinung, dass dem Volke damit gedient wäre, wenn durch eine schulmeisterliche Lehrtätigkeit aus allen deutschen Männern Männer mit dem Reifezeugnis Doktoren, Professoren gemacht werden müssen. Sondern wir sind der Meinung, dass man aus einem guten Schlosser und Schmied keinen schlechten Ingenieur machen soll. Wir haben noch nicht nötig, wie in Russland, durch künstliche Vorträge dem Volke die Erfolge nationalsozialistischer Politik darzutun. Diese Politik spricht für sich selber. Wir müssen auch unsere Freizeit anders organisieren wie das faschistische Italien, da der nationalsozialistische Staat auf anderen Voraussetzungen aufgebaut ist wie der faschistische Staat. Wir dürfen nicht den Feierabend für bestimmte Schichten, Berufe, Klassen, Beamten und andere Gruppen machen, sondern wir müssen eine Freizeitorganisation schaffen, in der alle Menschen zu Hause sein sollen. Vor allem auch der Unternehmer, der in Italien völlig fehlt.